Willkommen bei Agora, dem Podcast-Format von Agora Hamburg. Wir laden regelmäßig zu spontanen Diskussionen an öffentlichen Orten in Hamburg ein. Leute bringen eigene Themen mit und die Ergebnisse könnt ihr dann hier hören. Das Ganze gibt's auch auf YouTube mit Video, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen bei Agora Hamburg. Dankeschön. Diskussion zu deinem Thema, schätze ich. Was ist unser Thema? Worüber diskutieren wir? Das Thema heute ist tatsächlich, ich frage mich seit ungefähr 1 bis 2 Jahren schon die ganze Zeit, wann GTA 6 rauskommt? Das ist das Thema. Ja, alles klar. Wann kommt GTA 6 raus? Ja gut, erstes Problem bei dem Thema ist natürlich, ich weiß nicht, ob wir beide Informationen haben, die es uns ermöglichen, da großen Fortschritt zu machen. Ich dachte, vielleicht findet man da irgendwie einen Nenner. Einigen wir uns darauf, wann wir finden, dass es rauskommen sollte oder wirklich, wann es rauskommt? Ja, vorhergesehen wurde es ja quasi für das Jahr 2026. Ganz am Anfang hieß es ja, dass es 2023 rauskommt. Ja, so ist das ja häufig, ne? Ja. Genau. 2026 ist jetzt gerade angesagt, ne? Mhm. Schon. Ja, das ist so cool, gell? Da steht jetzt GTA 6 drauf und die ganze Straße sieht das. Hallo Hamburg! Ja, ich meine, es gibt doch schon 2 Trailer, oder? Es gab aber noch keine Gameplay-Trailer, oder? Mhm. Sehe ich das richtig? Also Gameplay-Trailer waren auch schon mit dabei. Echt? Ja. Also, naja. Ja. Also die haben es halt bestätigt. Die meinten, ja, die Hälfte davon soll schon Gameplay sein, etc. pp. Und manche sind dann nochmal extra abgefilmt, weißt du? Ja. Es ist halt mittlerweile eine Qual rauszufinden, was Game-Trailer wirklich sind. Es gibt auch noch irgendwie In-Engine oder sowas. Ist ja auch das gleiche wie Gameplay. Ich habe gehört, dass Rockstar Games seine eigene Engine macht. Das heißt, die legen quasi eher mehr den Fokus. Die meisten Spielehersteller sind ja heutzutage so, dass sie sagen, ey, ich lasse mir 2-3 Jahre Zeit und dann machen wir schnell so ein AAA-Spiel, weißt du? Aber Rockstar Games fährt ja eine ganz andere Schiene. Ja, die fahren ja quasi eine ganz andere Schiene. Die haben es ja jetzt gezeigt bei GTA 6. 2013 kam der letzte Titel. Jetzt sind schon fast 12 Jahre, glaube ich, vergangen. 2015, ja genau, 12 Jahre sind jetzt vergangen. Und die sind immer noch nicht fertig. Was muss das denn für ein Spiel sein? Wie viele Mitarbeiter müssen da mit am Werken sein, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, wie viele Leute zwischendurch noch für Red Dead Redemption 2 mitgearbeitet haben oder sowas, aber das war ja auch ein sehr gutes Spiel. Hast du das durchgespielt? Ja. Und wie war's? Nicht, oder? Na klar. Ja, sehr gut. Ich bitte dich. Also wirklich sehr gut. Mhm. Damals war ich noch in dem Modus, dass ich Spiele auf Platin gespielt habe quasi. Ja. Also auch mit Spoilerwarnung. Also mit Herausforderungen und so weiter und alles. Und ich bin knapp dann gescheitert. Ich habe am Ende nicht alle Traumfänger eingesammelt. Ja. Aber ja. Also es war wie fandest du das Reiten? Gut. Und gleichzeitig lustig mit den... mit den Physics von den Pferden. Also ich fand wirklich alles richtig krass. Bis auf... Da waren ja teilweise Details wie Pferdehoden, die schrumpfen im Wintergebiet, weißt du, ich meine, auf den Bergen. Aber gleichzeitig... Eigentlich war das Game schon echt gut. Bis auf die Reitszenen so, weißt du? Also was meinst du mit Reitszenen? Also ich fand, also man musste halt sehr viel von Saint-Denis nach Valentine reiten und alles. Das hat schon viel Zeit gekostet. Das aber die schon. Gespräche waren gut. Ja, aber ich habe das tatsächlich aktiv, es gab ja auch ein Schnellreisesystem irgendeiner Form. Ich habe das tatsächlich letztendlich nicht benutzt. Ich auch nicht. Ich habe da gar keine Lust drauf gehabt. Genau, aber allein der Ladescreen. Ja, genau. Aber gut, das Ladescreens und Rockstar Games ist ja eh so eine Sache. Aber Ich meine das Reiten, klar, es ist lang, aber ich glaube, das Spiel hat halt unglaublich viel von der Atmosphäre, die es aufbaut. Ja, du konntest halt durchreiten und es war trotzdem sehr cool. Ja, die Grafik hat schon vieles gut gemacht. Ja, Grafik, aber auch das Design, wie es aussah und halt das Worldbuilding so, also was für Leute dir da entgegenkommen oder wo du da durchreitest und so weiter. Das war ja wirklich ganz so gut gemacht, dass es einfach unterhaltend war, da durchzureiten. Selbst das war... Rockstar Games ist eines der wenigen Studios, die halt wirklich noch einfach auf Top-Qualität setzt, anstatt auf jedes Jahr, Assassin's Creed ist für mich das Standardbeispiel für das, also Ubisoft ist das Standardbeispiel für die Gegenseite, dass man immer ständig jährlich ein Game raushaust. Hoffst, dass Leute das kaufen. Ja, stimmt schon. Ja, entsprechend. Okay, alles klar. Ich meine Pause ist zu Ende. Ich mache mich wieder auf den Weg. Alles klar. Ey, es war schön mit dir zu reden. So. Danke fürs Zuhören. Wenn du jetzt selbst Lust bekommen hast, klick dich auf unserer Website zum Session-Kalender durch und komm selbst vorbei. Wenn du das Projekt unterstützen möchtest, schau dir gerne mal unsere Patreon-Seite an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.